unser Land. Wir verändern unser Land. Ich weiß nicht, was du getan hast, dich verkauft in dem Wahn, dass dir geglaubt wird, du gehörst dazu. Doch fühlst du dich oft verloren, weißt nicht, warum du geboren, wenn diese Welt, denn keiner hört dir zu. Es ist egal, wie du heißt, weil du ganz tief in dir weißt, dass du in dir nach echtem, liebevollem Frieden schreist. Dein Hunger wurde nicht gestillt, nur auf der Straße abgechillt, hast du gelernt, dein ganzes Leben zu verbrasen. In den Gassen deines Ghettos das große Los hast du ja wirklich nicht gezogen, wurdest belogen, betrogen, deiner Träume beraubt, beginnst du fast zu verwesen und hast es selber schon geglaubt, außer Spesen nix gewesen. Oh bitte Vater, Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Kinder, Kinder, Kinder, es wird Zeit zu genesen. Ich bin der ich bin und liebe, wer wir sind. Wir handeln mit Geist und Verstand, wir verändern Deutschland. Dann bist du dabei, hörst du den unerhörten Schrei nach Liebe und erfülltem Leben. Millionen Kinder aller Bundesländer sehnen sich nach Nahrung für den Leib und für die Seele. Es ist Fakt, wir brauchen die gesamte Zukunft dieser Welt nicht erst in Kinderhände legen. Denn es wäre verwegen, nicht zu glauben, dass wir uns nur selber berauben, wenn wir es uns erlauben, nicht alles zu tun und nicht alles zu geben. Für das Glück, für die Liebe, für das Leben unserer Kinder eben, für das Streben nach erfülltem Leben der nächsten Generation. Aber wir wissen das schon, die demografische Entwicklung dieser Zeit zeigt es glasklar und es ist wahr. Die Alten werden nicht nur älter, sondern immer mehr und mehr und mehr und unsere Kinder immer weniger. Wir sollten ihnen helfen, zu wissen, wer sie sind, was sie können, was sie wollen und wie sie ihre Ziele erreichen sollen. Wir sollten sie lieben, schätzen, ehren und vertrauen, denn bald schon werden sie es sein, die unser Land bauen. Ich bin der ich bin. Komm, wir verändern unser Land. Wir verändern unser Land. Ich bin Deutschland.